Rappel-toi, damals, als ich unter deinem Fenster stand. Das war im Mai und ich war halb im Dunkeln verborgen. Ich sang dir zu von jenem anderen warmen, hellen Land, wohin mit dir ich wollte ziehen gleich im neuen Morgen. Eine Rose warfst du runter, einen Kantenbrot. Ich hatte Hunger und es streute schon das Morgenrot. Ich sang bloß weg aus diesem Vaterland, wo's ewig mieft. Bloß diese Sprache nicht mehr hören, singen müssen. Die mal wie Marschbefehle schnarrt und mal vor Tiefsinn triebt. Dahin, wo Liebespaare sich in Straßencafés küssen. Wo Brot und Rosen das bedeuten, was sie wirklich sind. Wo es nicht nach Leichen und nach Gas aus allen Ritzen stinkt. Du musstest bleiben, blieb ich auch, oh ja, wir hassten sie. Diese Bewacher unserer Träume aus den Erlensümpfen. Ich hab ihr Raunen laut verschrien und wurde heiser nie, haben wir verziehen den Hitler und den Jesus-Bimpfen. Den Schwadroneuren aus der Belle Etage, die hochgestimmt. Den Weg vom Weimar bis nach Buchenwald gewandert sind. Sie in die Sümpfe treiben war nicht schwer, das war ja Brauch. Aber wir ahnten bald, so leicht sind die nicht zu besiegen. Die kommen wieder und die Mörder eines Tages auch. Weil ihre Auftraggeber waren ja nicht tot zu kriegen. Jetzt sind sie wieder da, grad 50 Jahre sind vorbei. Und ich steh wieder unter deinem Fenster, so wie einst im Mai. Und sing bloß weg, das ist nicht unser Land, der alte Schutt. Und die schwarzbraune Scheiße quillt wieder aus allen Ritzen. Das Nebenland, das anders sein sollte, auch kaputt. Wir haben nichts mehr hier verloren, nichts mehr zu besitzen. Eine Rose wirft mir runter einen Kanten Brot. Ich habe Hunger und es streut auch schon das Morgenrot.